Im Studio kann ich den freien Künstler Thomas Werner begrüßen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir werden uns über Kunstprojekte in Aschersleben unterhalten, unter anderem über Kunst an Schulen und über ein Rollstuhlprojekt. Kurz zur Vorstellung vorneweg, Tom, du bist freier Künstler und kommst aus Berlin. Wie strandet man überhaupt hier in Aschersleben, in der Provinz? Ja, das ist jetzt gut 10 Jahre her und ich hatte ein Projekt in Strumdorf, ein CD-ROM-Projekt über das Dorf und war zu dieser Zeit im Akku und das hat dann so gepasst. Ja, und dann bin ich hier hängen geblieben. Ganz klassisch hängen geblieben, kann man das so sagen? Ja, genau. Okay, und dann folgten weitere Projekte. Was ist denn so dein Thema? Unter welchem Zeichen steht deine Arbeit im Allgemeinen und ja, welche Möglichkeiten zum Ausdruck suchst du dir? Uiuiui, das ist so eine globale Frage. Vielleicht bin ich da zu breit aufgestellt, das unter ein Schlagwort zu legen. Ich glaube, wir kommen im Verlauf der nächsten Zeit darauf, genauer zu sprechen. Woher kennt man dich hier in Aschersleben? Hui, ja. Woher? Vielleicht aus der Zeitung. Aus der Zeitung, in der jüngeren Vergangenheit. Was gab es denn da genau für Projekte? Ja, das zielt genau darauf ab. Also es gab dieses sehr schöne Schulprojekt in der Grundschule am Pfeilergraben. Und ja, darauf werden wir, glaube ich, noch genauer zu sprechen kommen. Und zwar genau jetzt. Gut. Und zwar ging es da um Kunst an Schulen. Da wurde an 3 Projekttagen der Unterricht an den Nagel gehängt und zusammen mit den Lehrern und den gut 200 Schülern ja Kunst fabriziert im weitesten Sinne. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, nochmal vielleicht zum Organisatorischen. Das ist gehört schon dazu. Also es gab diese Initiative Künstler an Schulen vom Berufsverband BBK. Und ich bin nicht Mitglied in dem Berufsverband und habe mich dann eigenständig darum gekümmert, ob es Möglichkeiten gibt, ein Schulprojekt zu initiieren. Und bin da auf großes Entgegenkommen gestoßen in dieser Grundschule. Und das hat mir sehr geholfen, die Sache erstmal anzustoßen. Und dann mit Hilfe der Sparkassenförderung auch in Gang zu setzen. Ja. An der Grundschule Pfeilergraben. Wie sah denn das Projekt konkret aus von der Planung? Ja, wir hatten vorgesehen 3 Projekttage. Also ich muss dazu sagen, ich hatte mit einer Klasse gerechnet für das Projekt und dann waren das plötzlich 200 Kinder, also erheblich mehr als gedacht. Das ganze Projekt wurde dann über den Haufen geworfen und neu erfunden. Und die Idee war, dass der erste Tag gemalt wird und zwar ziemlich freie Themenwahl unter Aufsicht der Lehrer und Lehrerin. Und dann sollte aus diesem Material, was dort gewonnen wird, der zweite Teil gestaltet werden, also die Tage 2 und 3. Was ist an den Tagen 2 und 3 passiert? Ja, an den Tagen 2 und 3, also am zweiten Tag, das war der intensivste Tag, hatten wir Projekte ausgewählt, also 2 Blätter ausgewählt, 1 für die Hofaktion. Die Hofaktion bedeutet, dass wir ein Karree, also das haben alles die Kinder getan, die haben ein Karree gezeichnet, wie ein Schachbrett, A, B, C und 1, 2, 3, also Spalten und Zeilen, genau. Und dann wurde ein ähnliches Karree in verkleinerter Form auf das Blatt gelegt, auf das gemalte Blatt. Und wir hatten ein wunderbares Blatt ausgewählt von einem der Schüler dort, weil die Wiedererkennung war sehr hoch. Segelohren und Brille reicht, um unter 200 Kindern eins herauszufinden. Es war hervorragend. Und dann haben die Kinder unter Anleitung, sie hatten dann vorher Materialien gesammelt, also schon Tage und Wochen vorher, Müllsäcke und überhaupt, also die Materialien wurden nach Farbe gesammelt, das war die Besonderheit. Und diese farbigen Materialien wurden dann an dem Tag auch sortiert, auf dem Hof sortiert. Und nach Anweisung aus dem Fenster wurden dann die ganzen Materialien auf die Karrees verteilt. Ähnlich, da haben mich die Kinder drauf gebracht, Schiffe versenken. Und dann also einmal der kleine Junge mit den Segelohren und der großen Brille auf dem Schulhof neu zusammengelegt als Riesenmosaik. Als Riesenmosaik. Und die Besonderheit war, ich habe das auch vom Dach fotografiert und dann verkleinert. und im Endeffekt auf ein Handy-Display gebracht. Und es war doch noch sehr grob pixelig und sah aus wie eine Frühform von einer Spielkonsole. Was die Kinder wahrscheinlich alle nicht mehr kennen dürften im Alter von 8, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, oder? Ja, Sie werden es nicht kennen. Also für mich ist das ja Medienunterricht. Also unter anderem ist es natürlich Kunstprojekt, da müssen wir noch drauf kommen, auf dieses Thema. Und es ist Medienunterricht, weil alle Medien quasi durch Technik, also durch Umformung ja entstanden sind. Und irgendwann waren das ganz rudimentäre, ganz einfache Dinge, aus denen sich dann hochkomplexe Sachen entwickelt haben. Selbstverständlich. Wo lag denn der pädagogische Anspruch bei dem Projekt? Was haben die Schüler in den 3 Tagen mitnehmen können, was sie sonst im Kunstunterricht nicht lernen? Ja, das ist eine schwierige Sache. Also also was sie auf jeden Fall mitgenommen haben, ich bin nicht Pädagoge und bewege mich dann aber in diesem Feld zwischen Schule und freier Kunst, also ganz bewusst. Und was sie auf jeden Fall mitgenommen haben, ist, glaube ich, die Anerkenntnis, dass es nicht um Perfektion geht, Punkt 1. Also die Dinge, die fertig geworden sind, die sind durchweg, ja, vielleicht sagt man verbesserungswürdig oder könnten perfekter gemacht werden. Und das ist alles völlig uninteressant und das war auch nicht Gegenstand. Und das Zweite ist, dass sie gesehen haben, dass sie die Sachen nur miteinander realisieren konnten. Also eher so eine Gruppendynamik, die sich dann entwickelt hat und auch so eine sportliche Komponente, so bei der Kälte draußen dann herumlaufen und die Sachen sortieren. Also das war schon, da waren mehrere Sachen drin. Das klingt nach einem echt vollen Programm. Wie bespaßt man 200 Kinder? Ja, das war schon, also das hat schon einige schlaflose Nächte erzeugt, das ist richtig. Also ich hatte am Anfang die Idee, das in Etappen auszuführen, und zwar in der Art, dass wir Stationen haben. Also diese Sache auf dem Hof, die ja keiner von den Kindern vorher getan hat, sollte geübt werden. Das heißt, es wurden Figuren gestellt, es wurden aus Materialien schon mal Blumen und solche Dinge gelegt. Und das passierte alles in den Klassenzimmern oder auf dem einen Schulhof. Es gibt dort zwei. Und dann war noch die zweite Station, darauf kommen wir jetzt noch, dass ein sogenanntes Pixelbild gelegt wurde. Das entstand in der Turnhalle. Wir hatten dazu eine große, so eine Art Leinwand, 4 mal 6 Meter gespannt oder spannen lassen vom Hausmeister. Und da sollte das Bild heran. Und das Bild bestand aus etwa 400 A4 Blättern. Auch dazu gab es ein Raster. Das wurde auf ein ausgewähltes Blatt gelegt. Und dann wurden die Bilder nach Farbwerten sortiert. Und entsprechend der Farbwerte sollte dann dieses kleine Bild faktisch in der Vergrößerung nachgelegt werden. Ah, wie diese Poster. Genau, wie ein Puzzle. Man fängt meinetwegen links unten an und nähert sich dann der Fertigstellung. Und die ganzen kleinen Bilder ergeben dann ein großes, ganzes Neues? Oder wie Die muss ich mir das ganzen vorstellen? kleinen Bilder ergeben ein großes, ganzes Neues. Allerdings auch hier wieder nur in Annäherung, weil ganz klar, also es gab keine ausgeprägt scharfen Kanten, die sich dadurch ergeben konnten. Es war eine rein flächige Darstellung, also auch eine sehr starke Abstraktion vom Original, sprich dem Ausgangsbild. Wie hat denn das Lehrerkollegium an der Grundschule Pfeilergraben und wie haben denn die Kinder diese Tage aufgenommen? Ja, das war schon, also für die Lehrer, wir hatten uns eine Woche vorher getroffen und ich hatte das Projekt dort vorgestellt. Das war erstmal so ein gesunder Abstand, also nicht Skepsis, aber doch eine gewisse Distanz. Und ich habe das dann erläutert und je weiter das in die Details ging, umso freundlicher wurde dann die Stimmung. Und ich muss sagen, die Lehrer haben das auch entschieden mitgetragen. Was hat denn der Künstler selbst mitgenommen vom Projekt? Bilanzieren sozusagen. Ja, gute Frage. Also für mich war das, das ist ein Kunstprojekt, ist klar. Und ich habe den Namen nicht erfunden. Es gibt diesen Begriff der geteilten Autorenschaft, der darauf abzielt, dass Produkte entstehen, also Kunstprodukte, die wie der Name sagt, in geteilter Autorenschaft entstehen. Also es sind mehrere Parts daran beteiligt. Und in dem Fall war das so, dass die Idee von mir kam und auch die Form. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen bei Kindern, also klare Vorgabe der Form bei freier Gestaltung der Inhalte. Und frei bedeutet wirklich frei, damit auch Verantwortung abgeben, damit auch einkalkulieren, dass Dinge nicht perfekt werden, nicht fertig werden, aber unter viel Freude und mit viel Enthusiasmus einfach entstehen. Tom, du bist nach dem Schulprojekt auch noch hier heute, um ein ganz kurz, ja, muss ich noch mal in Satz fallen. Ich wollte noch kurz abschließend sagen zu diesem Schulprojekt. Ich bin sehr froh, dass dieses Projekt an einer öffentlichen Schule entstanden ist, weil ich denke, dass das für Kinder ganz entscheidend ist, dass man wirklich sehr gute, sehr freie, sehr engagierte Projekte macht für alle Kinder und dass dann im Späteren die Evolution ohnehin sagt, okay, hier trifft es auf fruchtbaren Boden und hier nicht, aber der Anfang sollte für alle und zwar in höchster Qualität sein. Und zwar sicherlich dann auch unabhängig von 150 € Schulgeld im Monat, oder? Unbedingt, unbedingt, ja. Es geht scheinbar auch an staatlichen Regelschulen, ja, in öffentlicher Trägerschaft. Ja, weiteres Projekt, über das wir heute sprechen wollen, hat was mit Rollstühlen in Aschersleben zu tun. Ja, also die Idee wurde geboren, ich kann mich erinnern, Landesgartenschau in Kombination mit der Tatsache, dass für jede geschlossene Schule in Aschersleben ein Altenheim, ein Pflegeheim öffnet. Kann man in etwa so sagen? Könnte man fast so sagen, wobei, glaube ich, die Pflegeheime mehr sind, als die Schulen jemals waren. Ja, und inzwischen, man sieht das auch, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, das Stadtbild ändert sich schon massiv. Man sieht, jetzt komme ich langsam auf mein Thema, man sieht mehr und mehr Rollstühle. Und meine Grundidee war, für die Landesgartenschau jeden Besucher mit einem Rollstuhl auszustatten. Und vielleicht, also motorisiert sowieso, vielleicht, da gibt es auch so amphibienartig mit Ketten. Es gäbe einen wunderbaren Grundpegel. Ich stelle mir vor, ungefähr knappe 1000 Amphibienfahrzeuge durchflügen die Landesgartenschau am Tag. Hervorragend. Ich habe dann überlegt, ob das Projekt realisierbar wäre. Da bräuchte man einen Großsponsor, ganz klar. Und ich glaube, das wäre einfach nicht drin. Dann habe ich die ganze Sache abgespeckt und bin dabei zu simulieren, also Rollstühle im Stadtbild als Grundidee unter ganz verschiedenen Bedingungen, in ganz verschiedenen Konstellationen. Ja, das ist sozusagen der Grundgedanke. Auf dass man sich auch schon als jüngerer Mensch einfühlen kann ins Alter? Naja, also ich sage das jetzt mal so im weitesten Sinne, der Umgang mit Behinderung, mit Einschränkungen, der hat sich doch erheblich in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich, vielleicht auch nicht ganz so lange her, entschieden gewandelt. Also wir haben einerseits die Paralympics, wir haben ein ganz breites Verständnis dafür, dass Behinderte am Alltagsleben teilhaben wollen und diese ganzen Dinge führen eben dazu, dass mit Behinderung anders umgegangen wird, dass die Sachen natürlich auch dann im Stadtbild viel häufiger auftauchen und das Leben eben doch prägen. Und das Ganze zum Gegenstand zu machen unter dem Namen Walker. Ja. Warum? Der Name. Walker, das ist so ein klangvoller, dynamischer Begriff und ich glaube, dahinter steht einfach diese Power, die das nochmal mitbekommen soll. Also das wäre nicht nur statische Dinge sein, die dann zu sehen sind. Ich hatte jetzt zum Tag des offenen Ateliers einige Bilder fertig. Wir werden demnächst hoffentlich eine Kunstausstellung hier in Aschersleben haben, wo das nochmal zum Thema wird. Da möchten wir noch nicht alles verraten. Kommt bei Zeiten, auch über diesen Sender. Und dann kann man einen Eindruck gewinnen, wie die Sache aussieht. Das mit der Beschreibung ist immer ganz schwer, weil Sprache interpretiert, bildet nicht ab und ich möchte Abbildung schaffen, das ist das Problem. Es gibt ja auch schon ein Produkt zu diesem Projekt, ein Fotobuch. Ja, das Fotobuch, das war ja eine ganz andere Geschichte. Das war jetzt zum Sperrmüll Tag, also zu dieser Sperrmüllwoche oder den Sperrmüllwochen besser gesagt, im letzten Herbst, also vor einem Jahr. Sperrmüll gibt es ja nicht mehr in Aschersleben. Seit diesem Jahr kann man sich den Sperrmüllwagen selbst holen. Da wurde also dann scheinbar nochmal das letzte Mal Sperrmüllfest dokumentiert. Ja, das war das letzte, das stimmt. Ich war bei sehr vielen dabei und ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich hatte dann die Leute, die ich fotografiert habe, schon angesprochen. Und plötzlich antwortete mir eine alte Frau mit russischem Akzent, wir kennen uns. Wer war's? Ich kenne die Namen nicht, aber ich hatte sie die Jahre vorher auch schon fotografiert. Zum Sperrmüll. Warum fotografiert man Menschen beim Sperrmüllsammeln oder Sperrmüll generell? Ja, also das ist eine temporäre Kunstaktion im öffentlichen Raum, zeitlich begrenzt, örtlich begrenzt. Und hat einen sehr hohen Unterhaltungswert und Überraschungswert auch. Was heißt Unterhaltungswert? Ja, das ist eine Entscheidung. Also ich glaube, dem Sperrmüll gegenüber, wie mit vielen Dingen im Leben, steht man positiv oder negativ. Also so eine Zwischenhaltung. Man ist Teil des Ganzen oder man hält sich davon fern. Warum stellt man Rollstühle im Stadtbild auf? Ja, in dem Moment, wo man nicht Betroffener ist. Also in dem Moment, wo sozusagen keine Notwendigkeit besteht, sich da reinzusetzen, passieren schon die verrücktesten Dinge. Ich habe für eine Szene an der Brücke, die am Bahndamm lang führt, Richtung Friedhof, hatte ich eine Szene vorbereitet und ich hatte einen Helfer dabei, der sich die Zeit mit Skateboardfahren vertrieb und da die Stadt die Angewohnheit hat, ihre Verkehrsschilder ständig neu zu positionieren, ging diesmal die Stadtrunde zu McDonald's über diese Brücke. Und Leute kamen, fuhren langsam, guckten, fuhren, kamen wieder vorbei, guckten, sahen den Rollstuhlfahrer, sahen den Skateboarder und als sie merkten, dass der Skateboarder im Rollstuhl saß, riefen sie ganz empört aus dem Auto heraus, Betrüger! Und das war dann sozusagen der Punkt, wo es funktioniert hat. Also, ich will sagen, ja, einfach durch diesen Kontrast, also zur Notwendigkeit und zum Alltag lassen sich ganz herrliche Gefälle schaffen. Überalterung in Sachsen-Anhalt nach wie vor ein Problem. Ja, die jungen Menschen gehen weg, ziehen der Arbeit hinterher, zurückbleiben die Alten hier. Ist das also auch ein Projekt, das in diesem Kontext zu sehen ist? Naja, also es hat keine soziale Komponente, sage ich jetzt mal, sondern es ist eine rein bildnerische Aktion und ich möchte die auch davon freihalten, weil alles andere würde zu politisch korrekter Arbeit führen, die aber auch sozusagen die Langeweile in sich trägt. Und was heißt bildnerisch? Naja, es gibt nachher Ergebnisse, die rein vom Bild her, von der Assoziation her wirken und das soll möglichst unverstellt passieren und dabei ist es dann letztlich völlig egal, ob das Aschersleben war oder ob das New York ist. Also letztendlich schon okay. Dann vielen Dank, Thomas. Eine Bitte zum Ende. Bisher war es mir nur einmal möglich, in einer Pflegeeinrichtung einen Rollstuhl auszuleihen für die ersten Aktionen, die ersten Bilder, die Ideenfindung. Ich bin doch sehr, sehr, sehr darauf angewiesen, einen Rollstuhl zur Verfügung zu haben, möglichst einen ausrangierten, einen, der in der Ecke steht im Keller, weil er nicht mehr benötigt wird, und würde doch bitten, dürfte ich eine E-Mail-Adresse durchsagen dafür? Selbstverständlich. Gut, dann bitte zum Mitschreiben ein einfaches Wort, Perugia, das ist ein Pferd aus einer Erzählung von Hans-Henny Jahn, perugia@googlemail.com. Okay, ansonsten, wenn Sie das jetzt gerade nicht mitschreiben konnten, einfach zum Telefon greifen, Aschersleben 840 210, da kommen Sie hier im Funkhaus raus, wir leiten Anfragen selbstverständlich weiter. 03473 840 210. Vielen Dank, das war Thomas Werner. Ich bedanke mich auch. Freier Künstler aus Berlin in Aschersleben gestrandet im Gespräch über Rollstühle im Stadtbild.